Manchmal sind diese Antagonismen sogar produktiv, wenn der Antagonist genau die Qualitäten besitzt, die dem Protagonisten fehlen. Besonders die beiden großen Comic-Universen von Marvel und DC verdanken ihren Erfolg auch ihren genialen Gegenspielerinnen. Schillernde, tiefgründige Charaktere, immer für eine Überraschung und einen starken Spruch gut. Und deshalb von den Fans oft höher verehrt als die leichter berechenbaren Heldinnen. In Black Panther haben Regisseur Ryan Coogler und Autor Robert Cole mit Killmonger einen bemerkenswert komplexen Gegenspieler zum royalen T'Challa geschaffen, der nach dem Tod seines Vaters König von Wakanda und damit Träger des Black Panther-Kostüms wird. T'Challa will die protektionistische Tradition seines Vaters fortsetzen und das Königreich Wakanda vor der Welt versteckt halten, um sein Volk und seine wertvollen Rohstoffe und Erfindungen zu schützen. Killmonger erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron, möchte aber auf die globale Bühne treten, um weltweit schwarze Menschen mit Hilfe der fortgeschrittenen Technologie und der reichen Ressourcen Wakandas aus der Unterdrückung zu befreien. T'Challas Bestreben, sein Volk zu schützen, ist nobel und aus seiner Perspektive als frisch gekrönter König nachvollziehbar, befürchtet er doch, dass die Technologie in die falschen Hände geraten könnte. Gleichzeitig hat Killmonger recht, wenn er die Abschottung für unethisch und egoistisch hält, weil man auf einem Berg von Rohstoffen und Fortschritt sitzend die Brüder und Schwestern in der Welt wissentlich leiden ließe. Die Heldenreise von T'Challa beinhaltet eine Versöhnung mit der Position seines Gegenspielers. Er begreift, dass Killmonger recht hat, und nachdem er ihn besiegt hat, beschließt er, das getarnte Königreich der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie es Killmonger wollte. Die Stärke des Helden T'Challa zeigt sich hier nicht in seiner Kampffertigkeit oder seinem Geschick, sondern in der Bereitschaft, sich von seinem Gegner berichtigen zu lassen. Gerade dadurch wird er zum Black Panther, den sein Königreich und die Welt brauchen. Anpassungsfähig und weise, nicht durch Macht korrumpiert oder von Tradition geblendet.